Nachlass oder Nachsicht und Nachlese mit der Berlinale. Ein Radioessay von Volker Grasmuck. Thank you. hätte ins Auge gehen sollen. Doch sie ist wieder mal in die Hose gegangen. Die gängige Synopse der Filmfestspiele Berlin 1987 lautet: bemüht, blutleer, ohne Überraschungen oder schlicht schlecht. Der folgende Beitrag handelt vom Film, der wirklicher ist als das wirkliche Leben. Von der Vorliebe des Autors für das Kino vor 1950 und für den Clip. Komponiert ist er wie ein Trailer aus Fragmenten von Platon und Pynchon, Schnipseln, Zelluloid und Häppchen Filmmusik. Denn zuerst meinst du wohl, dass dergleichen Menschen von sich selbst und voneinander je etwas anderes gesehen haben als die Schatten, welche das Feuer auf die ihnen gegenüberstehende Wand der Höhle wirft? Keiner der gezeigten Filme kann für sich beanspruchen, ein Ereignis zu sein. Doch alle zusammen bilden das Ereignis Filmfestspiele. 2 Wochen lang kann man die Nahsinne zu Hause lassen. Zum Kinosessel dringt die Welt nur über Bild- und Tonspur durch, also zu den abstraktesten intellektuellen Fernsinnen. Wer sich dieser Bilderdusche aussetzt, stellt nach einigen Tagen fest, dass sich die Sichtweise verrückt. Hält sich die Auswahl zu Beginn noch an Inhalten fest, so tritt nach und nach das Medium selbst in den Vordergrund. Das Filmfest strukturiert den Tag in 6 Einheiten von je 2 Stunden. Dazwischen Schlaf, geschlossene Vorhänge, schummrige Saalbeleuchtung. In diese Pausen hinein stürzen die Bilder. Die Pupillen erweitern sich, um die grob strukturelle außerfilmische Welt durchzulassen. Der Streifblick durch den Kinosaal lässt vermuten, dass es sich bei den Filmgesichtern um eine ganz eigene Gattung handelt. Offenbar findet eine Filterung statt zwischen dem Menschenmaterial, das die schnöde Empirie vorfindet, und dem Wirklichen im Film. Am besten schließt man in diesen Momenten die Augen und beobachtet den Überlauf der Bilder auf der inneren Leinwand. Ein besonderes Erlebnis wird einem dann zuteil, wenn man durch einen Kinowechsel gezwungen wird, zwischen 2 Filmen ins grelle Sonnenlicht hinauszutreten. Wenn einer entfesselt wäre und gezwungen würde, sogleich aufzustehen, den Hals herumzudrehen, zu gehen und gegen das Licht zu sehen und, indem er das täte, immer Schmerzen hätte, und wegen des flimmernden Glanzes nicht recht vermöchte, jene Dinge zu erkennen, wovon er vorher die Schatten sah. Meinst du nicht, er werde ganz verwirrt sein und glauben, was er damals gesehen, sei doch wirklicher, als was ihm jetzt gezeigt werde? Bei weitem, antwortete er. Was man erst nach einer Realitätsdosis von 5 bis 6 Filmen am Tag erkennt, das leichte Flimmern am Rande des Gesichtsfeldes beweist, dass auch die Welt jenseits der Leinwand aus 24 Bildern pro Sekunde zusammengesetzt ist. Von Godard ausgerechnet wird der Ausspruch kolportiert, der Film, das ist die Wahrheit, 24 Mal in der Sekunde. Die Brüder Lumière hatten sich für ihren Cinematographen von 1885 zum Ziel gesetzt, eine Maschine zur Registrierung des Lebens zu erfinden. Beide Behauptungen sind Gott sei Dank falsch. Was uns fasziniert, ist nicht die Abbildung, sondern die Erzeugung der Wirklichkeit. Wenn schon keine Identität, dann wenigstens Identifikation. Das wahre Leben hat im Kino nichts zu suchen. Wenn John Gilbert zu Greta Garbo sagt, das Leben ist auf so köstliche Weise unwahrscheinlich, da sich der Bursche erst als Graf entpuppt, der Graf als wunderschöne Frau und diese Frau schließlich als Königin von Schweden, so ist das ein Satz, der eben nur im Kino gesprochen werden kann. Kino kann als die Welt mit der größtmöglichen Distanz zum wirklichen Leben begriffen werden. Das Real Life, das hier aufscheint, verhält sich zur Realität, wie Umberto Eco bemerkte, als Hyperstufe. Die Zuschauer wissen von vornherein, dass sie nicht hinters Licht geführt werden können, also zu irgendeiner Wahrheit der Bildproduktion. Hinterm Licht, also im Dunkel, liegt vermeintlich der Urgrund, die Ursache des Scheins. Der Widerschein ist das Wurfgeschoss eines lichtlosen Anderen. So will es uns zumindest scheinen. Auch wenn wir uns des Widerspruchs zu unserem physikalischen Wissen bewusst sind, dass das Dunkellicht nur schlucken kann. Im Kino wissen wir, dass das Lichtlose den Strahl moduliert, dass die Bilder aus nichts als Dunkel geboren werden. Und sterben müssen, wird die Saalbeleuchtung eingeschaltet oder wenn wieder ein unvermeidlicher Tölpel versucht, die Premierenlichtbilder mit einem Lichtblitz zu fotografieren. Hinter dem Licht ist also auch zwischen dem Licht. In der Nacht, die den Voyeur hervorbringt, sitzen wir zwischen Projektor und Leinwand und fressen Bilder. Hinterm Licht geboren, reflektiert die Emission, Missive Transmission Missile, durch die Pupille ins Dunkel unseres Hirns. Nach dem Durchlauf durch sein Komplement kehrt das Dunkel zurück hinters Licht. In kontrollierte Ekstase gerät der Regisseur, wenn er feststellt, dass seine Figuren aus Zelluloid ihrer wirklichen, parakinematischen Existenz vorausgehen. Es ist meine Mission, verkündet von Göll in Pönchens Enden der Parabel, in die Zone Samenkörner der Realität zu säen. Der historische Augenblick gebietet es, und ich kann nur sein Diener sein. Meine Bilder sind erwählt worden, zu Fleisch zu werden. Die Medienbilder gehen ihren realen Vorlagen voraus. Wer will schon hinter die Bilder schauen? Wir wissen, dass die Versuche, Licht ins Dunkel zu tragen, Transparenz herzustellen, in der Katastrophe enden. Also geben wir uns mit der Oberfläche zufrieden und lassen unsere Finger von ihr. What you see is what you get. Die treibende Kraft kommt schon immer aus der Ausschweifung der Bilder. Das Problem der heutigen Kinoproduktionen ist, dass sie die Oberfläche verabscheuen. Sie versuchen, in die Tiefe zu gehen und etwas über das wirkliche Leben auszusagen. Plausible Geschichten zu erzählen, Charaktere aus dem Leben zu greifen, im schlimmsten Fall die Öde, die Probleme, die Normalität der Welt einzufangen. Glaubt man der Auswahl von Forum und Panorama, so scheint eines der dringendsten Probleme unserer Zeit die Geschlechterumwandlung zu sein. Weibchen wird Männchen und umgekehrt und wieder zurück. In dieser Kategorie, die sich mit Kitty Kinos Nachtmeerfahrt im vergangenen Jahr bereits ankündigte, waren allein 6 Filme zu vermelden. Je unerträglicher diese Art cineastischer Umweltverschmutzung ausfällt, je größer die Wahrscheinlichkeit, sie für die Kategorie Neuer deutscher Film zu nominieren. Überhaupt sollte der Begriff Kino reserviert bleiben für das, was Leute wie Mamoulian bis in die 50er Jahre hinein gemacht haben. Arbeiten wie Love Me Tonight lassen alle aktuellen Beiträge verblassen. Bei diesem hervorragend restaurierten Film von 1930 handelt es sich um die Entdeckung der diesjährigen Filmfestspiele. Love Me Tonight beginnt mit einem Blick über Paris. Dampfende Schornsteine des Handwerkerviertels im Vordergrund, Eiffelturm hinten links. Im Takt einer Kirchenglocke sind Bilder der schlafenden Stadt geschnitten. Dann setzt ein Straßenarbeiter mit Spitzhackenschlägen ein, kontrapunktiert durch das Schnarchen eines Kloschars. 2 Schuster beginnen mit Hammerschlägen ihr Tagwerk, hupende Autos setzen Akzente. Schließlich öffnet sich ein Fenster und eine unbekannte Schöne legt eine Platte aufs Grammophon. Die Musik fällt in den Takt ein, den Rhythmus der Stadt. Paris erwacht. Paris, I love you, but you're much too long, singt Maurice Chevalier, während er die Fenster schließt und sich weiter ankleidet. Der rasante Schnitt, die Überraschung, die ironische Wendung auch und gerade gegen sich selbst. Rhythmus und Tempo kannte der Kinofilm noch in seinen Anfängen und lange vor dem Clip. Wenn die Melodie von Isn't It Romantic von Chevalier über die unmöglichsten Relaisstationen zu seiner Geliebten in Spe gedrungen ist und die Leiter gegen den Balkon schlägt, sind wir noch stets entzückt. Gewalt, mit der das Kino den Zuschauer damals berührte, lässt sich heute nur noch ahnen. Eine Szene gibt es, die uns auch heute unvermindert die Armlehnen umklammern lässt. Der Augenschnitt aus dem andalusischen Hund von Buñuel und Dalí. Augenblick bitte. Den Wein, den man mit Augen trinkt, gießt nachts der Mond in Wogen nieder und eine Springflut überschwemmt den stillen Horizont. Das Einfallstor zur Seele ist verriegelt, in seiner Tiefe nur Nacht, Das Vollmondrund bedeckt sich mit den Lumpen grauer Wolken. Die mimische Seele beugt sich der Konvention und trägt Trauer. Nichts als Oberfläche. Kein Schleier weht leicht zur Seite. Kein Weg, der den Kabeln in die Tiefe folgt. Alles liegt starr, durchschaubar, konventionell vor dem Blick aus dem sicheren Dunkel des Saals. Bis auf diesen okularen Orkus, das geheimnisvolle Doppel des Mondes, wie die Surrealisten alles mit geheimnisschwangerem Pathos durchtränkt haben, das Abtasten einer Fußleiste, die Technik selbst, die die Stummfilmgestik durch Manipulation der Zeit überhöht. In diesem Schwarz versiegt der gründelnde Blick. So widerstrebend kalt und so verletzlich zugleich. Der vergeblichen Penetration durch die Anschauung folgt im unwiderstehlichen Drang zur Bloßlegung das Rasiermesser. Daumen und Zeigefinger ziehen die Lider auseinander. Die sicher geführte Klinge eröffnet die Hornhaut. Hervor quillt unter dem inneren Druck eine Gallerte. Sekundenbruchteilen schreiloser Stille folgt der Filmschnitt, Szenenwechsel. Das Kino beginnt mit der Zerstörung der Pforte seiner Wahrnehmung. Die Zuschauer mögen bereits damals begriffen haben, dass sie nach dieser Eröffnung den bewegten Bildern in Zukunft schutzlos ausgeliefert sein werden. Wie in der Mythologie haben sie durch die Blendung die Sehergabe erlangt oder das Schicksal, bis an ihr Lebensende blind und verloren umherzuirren. Gewalt des Anfangs findet sich heute nirgends mehr in dem, was nach der Definition eben nicht mehr Kino zu nennen wäre. Die Regel, dass es nach den 50er Jahren keinen Kinofilm mehr gibt, wird wie üblich von ihren Ausnahmen bestätigt. Filme wie Marquers Sans Soleil, Tarkovskis Stalker und David Lynchs Eraserhead entstammen der Zeit nach dem Kollaps des Kinos und müssen dennoch von diesem Urteil uneingeschränkt ausgespart bleiben. Doch der Definition von der größtmöglichen Entfernung vom Leben oder dem, was unser Herz schneller schlagen lässt, wie es Marquer ausdrückte, wird heute nur der Clip gerecht. Dabei handelt es sich keineswegs um romantizistische Schwarz-Weiß-Malerei. Dass offensichtlich Kino heute nicht mehr machbar ist, heißt nicht, dass es heute keinen Film mehr gibt. Vielleicht ist an seine Stelle noch eine neue Gattung getreten, der Clip. Thank you. Der Clip ist ein atemberaubender Bilderrausch ohne Aufschub. Ein 2-Minuten-Plot mit exponentieller Steigerung. Bis zum Markennamen und einem theatralischen Tick darüber hinaus. Völlig skrupellose Zitierwut. Jenseits allen guten Geschmacks. Jenseits auch der Ware selbst. Die Verbindung stellt willkürlich der Effekt her. Diese Hochgeschwindigkeitskunstform ist völlig gleichgültig ihrem Gegenstand gegenüber. Von Windeln bis Seniorentarif, von Müllabfuhr bis Hungerhilfe. Wie die Musik verschwindet die Ware hinter ihrem Clip. Der galoppierende Schnitt zielt zuweilen eher auf das Unsichtbare, als dass er etwas zeigt. Wie der Haiku. Bang, computers. We put a new technology at your fingertips. Kirchenauge setzt ein, alle Register gezogen. It's not just the power, but the glory. Der Tod des Hochkulturfilms ist lange genug bejammert worden mit Vorliebe im Film. Dem Reklameclip droht da keine Gefahr. Er hat nie gelebt. Er ist die Koksline, nach der das vom Dealer zugerittene Publikum bettelt. Kein Triebaufschub. 1,5 Minuten sind genug. Deshalb bleibt man nach den 2 Stunden der Kernrolle leerer und gierig nach mehr im Kinosaal zurück. Es ist unverständlich, warum in Cannes Werbeclips in den Wettbewerb kommen und in Berlin nur die Kunstkategorie Kurzfilm. 352 Tage im Jahr gehören der Camelman, die britische Kondomwerbung und der japanische Superkleber zum Filmerleben. Gerade die 2 Wochen, die außer aus Schlange stehen, dem Einsammeln von Falschparktickets und Schlafen nur aus Filmen bestehen, werden sie uns vorenthalten. spätestens seit Warhol ist die Ware hinter ihrem Bild verschwunden. Geschichten werden nicht von Individuen erzählt, sondern von den Gegenständen. Ich war eine Dose, sagt der Nagel. Die Omnipräsenz von Coca-Cola lässt für den Clip nur eine Zeit zu, den Präsenz. Der Effekt tritt an die Stelle der Aussage und erzählt seine Geschichte instantaneous. Es gibt verschiedene Zugänge zum neuen Genre, das natürlich nicht nur Spitzenprodukte hervorbringt. Doch zur Förderung der Qualität ist zunächst die Anerkennung als relevante Ausdrucksform notwendig. Der Ruch von Low-Brow-Culture, von verächtlich abzutuender, minderwertiger Nur-Funktionalität, muss abgelegt werden. Die Haltung des denkenden Menschen, 10 Minuten später ins Kino zu gehen, das Radio jeweils 5 Minuten vor und nach den Nachrichten abzustellen, getrieben vom geradezu physischen Schmerz, den die zugemutete Dummheit der Werbung bereitet, diese Haltung war nur möglich, solange die Werbung ihr ein begrenztes Reservat hatte. Mit dem immer dreisteren Eindringen der Product Placements in den Hochkulturfilm wird das offensive Ignorieren unmöglich. Die JVC Recorder Aufschrift, die Agfa Leuchtreklame und der Toblerone Riegel in Godards Detektiv ist beim besten Willen nicht zu übersehen. Übrigens auch die Pan Am Platzierung in Kubricks 2001 schon nicht. Der Clip zitiert den Film, der den Clip zitiert. Der Produktwerbung folgt der Trailer als Werbung für das Produktfilm. Das liebevolle Abtasten der Gegenstände in Großaufnahme findet sich in der Rothändler-Reklame ebenso wie in der Eingangsszene von Scorseses Color of Money. Bildfüllender blaugrauer Zigarettenrauch und die Farbe des Whiskys hier wie dort. Von vollständig aus Werbeclips bestehenden Filmen wie Diva ganz zu schweigen. Wenn die Werbung überall präsent ist, was hält die Berlinale-Macher davon ab, sie zum Thema zu machen? Zweierlei wäre zu leisten. Wenn nebenmenschlichen Akteuren sich die Waren zu Wort und Bild melden, dann müssten Bestleistungen nicht nur von Regisseuren und Darstellern prämiert werden, sondern eben auch der Dinge. Zum anderen müsste die originäre Ausdrucksform der Dinge, der Clip, einen eigenen Wettbewerb bekommen, wie jetzt Kurz- und Kinderfilm auch. Das schließt den Videoclip ein, da man die Musikanten und ihre Erzeugnisse nicht anders, denn als Ware begreifen kann. Wenn wir den Clip ins Auge fassen, das heißt ihm erlauben, uns ins Auge zu fassen, wird es möglich, ihn zu kultivieren, auf dass er uns überrasche. Er kann es noch. Der durchsichtig gewordene Hochfilm offensichtlich nicht mehr. Er liefert nur noch Déjà-vus. Und die sind wenig geeignet, darin sein Leben einzurichten. Sentimental aus Thomas Breuers Romandebüt Sentimentals Reise versucht es vergeblich. Life is just another road movie. Trotz und gerade wegen der Abwesenheit von Reklameclips erhält Sentimental das letzte Wort in dieser Rücksichtnahme auf die Filmfestspiele 1987. Zum Hauptfilm, stöhnte er, kommt es meist nicht, nur immer Werbung, Werbung. Man wartet sein Leben lang auf den Hauptdarsteller und kriegt nur die Langnesefrau.